Hallöchen. Hi, hi. Wir machen weiter beim Gedanken, haben wir gesagt. Und weißt du, Peter, was ganz wichtig geworden ist für mich persönlich, dass mir einfach so klar ist, dass der Vater hatte ein großes Verlangen, dass die Menschen ihn wirklich kennenlernen. Darum schickte er auch Jesus im Fleisch. Das Wort, das Fleisch wurde. Angreifen, nahbar, spürbar, erlebbar, erkennbar. Sag mal, ging es besser, als das zu tun, seinen eigenen Sohn zu schicken? Ging doch gar nicht besser. Das geht ja gar nicht besser. Nein, da gibt es viele Gedanken. Also es gibt so viele Gedanken, wie toll und genial und liebevoll und herrlich und gut unser Vater im Himmel ist. Und ich möchte etwas sagen, eine wissenschaftliche Studie, die ich gelesen habe. Ich befasse mich ja sehr gerne mit diesen Sachen. Da gibt es eine wissenschaftliche Studie, Peter, dass wenn man ein Erlebnis irgendwann mal erlebt hat, sei es positiv oder negativ, das geht in gleiche Richtungen, zeigt uns die Wissenschaft, dass das gleich anwendbar ist. Positiv oder negativ. Jedes Mal, wenn ich dieses Erlebte in meinem eigenen Herzen, sprich Gedanken und Gefühlen, wieder durchlebe, dann wird es realer, als es in der Realität erlebt wurde. Realer? Mhm. Nicht Wiederholung? Für mich wird es dann realer. Drum, da gibt es Menschen, die erzählen die gleiche Geschichte 10-mal. Nach 10-mal ist die Geschichte für sie viel intensiver geworden. Denke mal, was ist? Da gibt es Menschen, die reden nur, wie mein Vater mich verletzt hat. Mein Vater hat mich misshandelt. Am Anfang war es schmerzhaft. Aber je mehr sie das wieder durchleben in ihrem eigenen Herzen, desto intensiver wird der Missbrauch. Und da gibt es physische Reaktionen auf dieses Erlebte im Herzen. Das heißt, je schneller du endlich loslässt, was dir von deinem Vater nicht mitgegeben wurde, die Liebe, die du so gerne hättest, oder vielleicht mitgegeben wurde, die Schmerzen, die du in dir tragst, je schneller du die Dinge im Herzen loslässt und sie überschreibst mit der Liebe des Vaters, der dich so sehr liebt, das hat ihm Jesus klar gezeigt, je schneller du diese Entscheidung triffst, desto besser wird es dir auch gehen dabei. Denn das immer wieder Durcherleben, diese, ach, ich wurde nie geliebt, ach, ich wurde nur abgelehnt, ach, ich hatte nie jemanden, das intensiviert sich in unseren eigenen Herzen und das verändert auch die Gehirnstruktur. Wow. Was für ein Schlüssel, das Positive so zu nutzen. Stell dir vor, jedes Mal, wenn du dir Zeit nimmst, den Vater zu genießen, wird deine Vaterbeziehung intensiver und stärker. Ich erinnere mich an damals, wo wir dieses Erlebnis hatten, dass ich wach wurde mit Daddy, mit dem Wort Daddy, einfach Daddy. Wenn das Herz das ergreift, dann wirkt sich das total aus. Also ich kenne die Geschichte gar nicht. Na, wo ich mit meinem Freund halt dieses innere Erlebnis hatte, dass wir ankamen, okay. Dann hatte es das Innere so ergriffen und dann war es ein inneres Erlebnis und das Herz fing es an zu packen und lässt es auch nicht mehr los und du willst das immer wieder erleben. Und Jesus kam damit, wird das wirklich mal glauben, dass der wahre Sohn des Vaters kommt? Ist er nicht der Sohn von irgendeinem Gott, er ist der Sohn von einem Daddy. Ja, und weißt du, was das Wichtige ist? Leute haben mir immer wieder gesagt, ich komme mit dem Gott des Alten Testamentes nicht klar. Und das Problem ist folgendes, dass du Gott nicht wirklich kennenlernen kannst, außer in Jesus. Und wenn der Gott des Alten Testamentes und der Gott, den du in Jesus siehst, entschuldige mich hier, meine Freunde, wenn du den Gott, den du in Jesus siehst und den Gott des Alten Testamentes, wenn die zwei nicht im Eingang sind, hör auf den Gott des Alten Testamentes zu schauen. Warum tust du das noch? Wenn die Bibel klar sagt, Jesus ist das Ebenbild, das Abbild des unsichtbaren Gottes, im Alten Testament war er unsichtbar. Ich habe Folgendes gemacht, als ich jetzt vor kurzem in Tschechien war. Ich hielt meine Hand so und ich habe Folgendes gesagt. Ich habe gesagt, Daniel, ich halte hier eine Handtasche in der Hand. Ich habe gesagt, siehst du die Handtasche? beschreib mir die Handtasche. Und ich habe dann, er saß von der ersten Reihe, und ich habe ganz speziell gesagt, okay, beschreib die Handtasche, die du jetzt in deinem eigenen Herzen siehst. Ich halte sie hier in der Hand. Ich habe nichts in der Hand gehabt. Ich habe, beschreib mir, was du siehst. Und er hat mir was beschrieben. Die schwarz, die ist so groß, die bla bla bla bla bla bla bla bla bla, hat er mir beschrieben. Und dann stieg ich runter von der Kanzel und nahm eine Handtasche, die dort in der ersten Reihe saß. Die gehörte einer der Frau, des Übersetzers. Der Übersetzer musste aber seine Tochter kurz wegbringen und die Frau auch. Und die ließen die Handtasche dort stehen. Und ich war frech, ich bin ja gern frech. Mhm. Ich war frech, ich sage, nein, schau, so sieht sie aus. Du hast sie völlig falsch beschrieben. Schau mal, was da drinnen ist. Die Handtasche aufgemacht, habe die Sachen rausgenommen. Habe gesagt, schau, das ist drin, das ist drin, das ist drin. Und hat ihm gesagt, wie kannst du das machen? Ich gesagt, ich weiß, die liebt mich doch, das darf ich. Ich habe dem Daniel gezeigt, dass die Handtasche, die er gesehen hat in seinem Herzen, ganz anders ist, wie die Handtasche, an die ich gedacht habe, wenn ich von der Handtasche geredet habe. Ich habe ja schon geplant gehabt, diese Handtasche zu nehmen. Mhm. Und dann habe ich gesagt, genau so ist es mit Gott. Wir haben, die Bibel sagt, Jesus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Wir haben den unsichtbaren Gott, die Handtasche, die unsichtbar ist. Wir malen uns aus, wie das aussieht und bestehen darauf, so ist es. Und dann kommt das wahre Jesus und die Bibel sagt, aber so ist er. Und wir beharren immer noch drauf, nein, er ist nicht so. Er ist böse, weil er das gesagt hat. Er ist böse, weil er das gemacht hat. Schau im Alten Testament. Lies mal Levitikus, lies mal dies, lies mal jenes, lies mal jenes. Und wir gehen ständig in das Unsichtbare und beharren darauf, das ist mein Vater. Anstatt einfach die Bibel anzuerkennen, wo die Bibel klipp und klar, merkst du, wie leidenschaftlich ich bin über dieses Thema? Einfach. Ich spüre so ein richtiges Ziehen. Kannst du bitte mal glauben, dass der Vater den Sohn geschickt hat? Einfach mal es anzuerkennen, dass wenn du den Vater nicht in Jesus siehst, hast du ihn nicht gesehen. Punkt, Ende, aus. Fünfmal unterstrichen. Wenn du den Vater nicht in Jesus siehst, hast du den falschen Vater gesehen. Egal wie viele Bibelstellen du mir zitieren kannst. Jesus sagte, ich und der Vater sind eins. Wenn du mich gesehen hast, hast du den Vater gesehen. Der ist das Bild des unsichtbaren Vaters. Er ist das lebendig gemachte Wort. Das heißt, schau auf Jesus, schau auf Jesus, schau auf Jesus und sag dir, so ist mein Vater. Und dann erleb diesen Vater so in deinem Herzen. Und du wirst ihn genießen. Und wie du ihn genießen wirst. Ich saß mal mit jemandem am Tisch und der sagt, oh, Gott ist so gut. Und in mir brannte das Wort, das da fehlte in dem Satz. Kannst du dir vorstellen, welches Wort? Mein Vater ist so gut. Nee, mein Vater ist nur gut. Nur gut. Weil es könnte ja sein, dass etwas nicht ganz gut ist. Ah ja. Und mir gefällt der Gedanke so sehr, weil es alles andere ausschließt. Mhm. Denke mal. Darf ich ein bisschen zurückgehen zum verlorenen Sohn oder zum liebevollen Vater, wie ich es lieber nenne? Mhm. Ich weiß nicht, ob du das gehört hast. Ich denke schon, bestimmt schon. Oder viele von euch nehme ich an auch. Aber wenn nicht, ist es eine gute Sache. Denken mal, dieser Vater in der Geschichte vom verlorenen. Erstens, der Sohn hat Schande über die Familie gebracht. Also der Sohn, der hätte schon mal gesteinigt gehört. Aber irgendwie in seiner Verzweiflung rafft er sich auf, geht zum Vater. Er hat sich... Das wissen wir nicht, aber ich kann mir gut vorstellen, er hat sich gedacht, tot bin ich ohnehin schon, hier verhungere ich, lieber schnell durch einen steinigen Tod sterben, als durch Verhungern. Und wenn sie mich noch nicht steinigen, dann habe ich zumindest jeden Tag was zum Essen. Das war ja der Tag, jeden Tag was zum Essen. Geht hin und der Vater sieht ihn von Ferne. Sieht ihn von Ferne. Was hätten die meisten religiösen Menschen gemacht? Der Schlingel, den lese ich jetzt die Leviten. Der Religiöse denkt, der Vater hat ihn von Ferne gesehen, weil er immer geschaut hat, wann kann ich den endlich beim Schlawittl backen? Jetzt kommt er zurück. Jetzt lese ich dem mal die Leviten. Und was hat der Vater gemacht? Der Vater, schau, wir haben hier Hosen an im Studio. Seht ihr, beide haben hier Hosen an. Er hat Jeans an, ich habe auch so eine blaue Hose an. Wir sitzen hier mit langen Hosen. Nur, dieser jüdische Mann, der hatte ja keine Hose. Er hatte einen Rock. Mhm. Und mit dem Rock kannst du nicht laufen. Nee. Keine Chance. Weißt du, was dieser Mann machen musste, um zu laufen? Ja. Den Rock hochzuziehen, das war eine Schande. Für einen jüdischen Mann war es eine Schande, den Rock hochzuziehen. Der Mann war bereit, sich selbst zu beschämen, um die Liebe für den Sohn aufzuzeigen, der ihn nur Schande gebracht hat. Und dann kannst du mir noch sagen, du kannst an einen liebevollen Vater nicht glauben. So viel Mist kannst du gar nicht gemacht haben, dass der Vater dir nicht entgegenläuft, dich in die Arme drückt und nicht aufhört zu küssen. Und dabei entblößt er sich auch noch. Und ist ihm egal, was die anderen dabei denken. Yes. Yes. Wenn ich mir vorstelle, was in dem Vater abgegangen sein muss in diesem Augenblick. Er ist so verrückt vor Liebe, oder? Stell dir vor, die sollen denken, was sie wollen. Ich ziehe mir den Rock hoch und ich laufe mal los. Ich will den Jungen knuddeln. Weißt du, was ich manchmal denke? Dass dieser Blick, oh, wann kommt der, wann kommt der? Könnte der Blick auch so sein, dass er wartend Ausschau gehalten hat? Wir wissen es nicht, aber ich denke schon. Weißt du, warum ich das denke? Von seiner Reaktion her. Ja. Weil wenn die Bibel sagt, er sah ihn von Ferne, der war ja nicht zufällig irgendwo mähen. Moment mal, da ist ja noch jemand. Also für mich scheint es so, dass er, weißt du was, wir können da ins Griechische hineinschauen. Vielleicht gibt uns das Griechische Aufschluss. Red ein bisschen was, ich schaue inzwischen ins Griechische. Okay. Erzähl den wunderbaren Leuten hier etwas. Also dieses Ausschauhalten, das hat mich schon immer irgendwie inspiriert, darüber nachzudenken, dass diese Herzenshaltung da zu sehen ist. Dass er nie loslaufen würde, sondern warten würde, bis der Schlingel zu Hause angekommen ist, um dann ihm die Leviten zu lesen. Aber weil er losgelaufen ist, glaube ich tatsächlich, dass er schon von Ferne gesehen hat, das muss mein Sohn sein. Von Ferne den eigenen Sohn zu erkennen, mit der Herzenshaltung, mit diesem Riesenvaterherz. Ich bin überzeugt, dass diese Liebe ihn gedrängt hat. Er hat alles stehen und liegen gelassen. Sein Ansehen. Im Griechischen ist es klar. Ja, was steht da drin? Im Griechischen ist es ein Wort, welches nicht bedeutet, er hat ihn gesehen, sondern das Wort hat so diesen Ausdruck, er hat aktiv Ausschau gehalten nach etwas. Ja. Also aktiv nach etwas gesucht. Er hat es herbeigesehen. Das heißt, vom griechischen Wort ist es so, wie zum Beispiel eine der Bedeutungen des Wortes, wie man etwas ganz genau betrachtet. Das heißt, er war nicht am Feld und das sah er halt. Er hat ganz, ganz genau geschaut, aktiv geschaut. Was ist da? Was ist da? Wer kommt da? Und dann sah er den Sohn und dann lief er ihm entgegen und hörte nicht auf, ihn zu küssen. Das heißt, er war ständig bereit, ihn wieder zurückzunehmen. Stell dir vor, wie der gestunken hat. Der hat sich ja sicher lange nicht geduscht. Der muss abgemagert gewesen sein. Und ich finde es genial, dass die Bibel nicht sagt, der Sohn lief zum Vater, sondern der Vater lief zum Sohn. Das ist die beste Präsentation des Vaters. Die absolut beste. Besser geht es gar nicht. Mein lieber Freund, so kannst du es gar nicht vermasselt haben, dass der Vater dir nicht schon entgegenläuft. So kannst du es gar nicht verhaut haben. So viel gesündigt kannst du gar nicht haben in deinem Leben, dass der Vater nicht schaut mit sehnsüchtigen Augen und er lauft in die Richtung, in der du bist. Dreh dich nicht um, fall ihm in die Arme. Er wird das tun, was dir gut tut. Er wird dich küssen. Er wird dich in den Arm nehmen und dir das Gefühl geben, wonach du dich schon lange sehnst. Angenommen sein, zu Hause sich zu fühlen, deine Schuldgefühle brauchst du gar nicht alle zu erklären. Ich liebe den nächsten Part. Schlag mal auf in die Bibel bitte, Peter. Zephania, ein Bet im Alten Testament, Zephania 3 und Vers 17. Für mich ist Zephania 3 und Vers 17 eigentlich ein Ausdruck von was sich hier abspielt, von dieser Geschichte, von diesem herrlichen, liebevollen Vater. Denk mal. Erstens mal, der Junge hat es versaut. Der ist ja nicht mit Anzug und Krawatte und hofft jetzt, dass der Vater ihm eine zweite Chance gibt. Der Junge ist ja versaut, heruntergekommen, stinkend, dreckig, hat Schande über die Familie gebracht. Der ist ja der Abschaum geworden. Und der Vater läuft ihm entgegen. Und Jesus sagt, so ist der Vater im Himmel. Der Vater im Himmel, der läuft dem Stinkigsten entgegen und will ihn drücken, umarmen, halten und küssen. Und in dem Augenblick, wo der Vater das tut, hat der Junge eigentlich nichts als Schuldgefühle. Und die drückt dann auch. Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und gegen dich. Ich bin nicht mehr würdig. Der Junge drückt fast nur Schuldgefühle raus aus seinem Herzen. Und jetzt lesen wir mal Zephania 3, Vers 17. Der Herr, dein Gott, ist in deiner Mitte ein Held, der rettet. Er freut sich über dich in Fröhlichkeit. Und weiter? Er schweigt in seiner Liebe. Er jauchzt und er jubelt über dich. So denkt der Vater über dich, mein Freund. Hier gibt es eine Aussage drin, er schweigt in seiner Liebe. Der Vater in Lukas 15 hat auch geschwiegen. Der Sohn hat gesagt, ich bin nicht würdig, ich bin würdig, macht uns zum Tageordner. Hat der Vater darüber diskutiert oder nicht? Das hat ihn alles nicht interessiert. Hat der Vater gesagt, du hast recht, ja, das hast du dir wirklich nicht verdient. Okay, ich gebe dir die Chance. Vater hat geschwiegen. In seiner Liebe schweigt der Vater. Der Vater redet mit dir nicht über dein Versagen. Der Vater redet mit dir über seine Liebe für dich. Nimm diesen Satz mit. Der Vater hat keinen Bock darauf, mit dir über deine Versagen zu reden. Der Vater möchte mit dir über deine Zukunft zu reden, in seinen liebenden Armen und bei ihm zu Hause. Nimm das mit. Und wir machen bei der Serie so lange weiter, solange es mir noch brennt am Herzen. Egal wie spät es ist und wie hungrig der Edson und der Peter und ich bin und egal wie lange es dauert, wir bleiben in diesem Stuhl sitzen. Und jetzt sage ich mal Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.